Patron, Patron, Patron, das macht der Wind, Wind, Wind, das macht der Wind, Patron, das macht der Wind, Patron, das macht der Wind, Patron, das macht der Wind, Wind, Wind, Patron, Patron, das macht der Wind, Patron, das macht der Wind, das macht der Wind. Das macht der Wind.